Ich schaue nur mal still auf die Welt. In allen Stimmen außer mir sagt sie mir noch nichts. In allen Stimmen in mir drin höre ich doch nur Rauschen. Diese Welt verbirgt ihre Schatten. Und in ihrem Licht wage ich nicht zu bestehen. Was im Fenster meines Innern keimt, es hält im Licht nicht stand. Leben und Tod sind mir auf immer ungewiss. Mein Seeleninneres in sein Exil verbannt. Ich bin ganz Mensch und gehöre euch doch nicht an. In dieser Welt klaffen Löcher zwischen erfrorener Lebendigkeit. Ich kann niemals sein, wer ich bin. Ich bin blind und taub und am Grauen dieser Welt verstummt. Ich weiß nicht wofür, ich weiß nicht wohin, ich kenne keinen Sinn. Alles verschwimmt zu einer unförmigen Masse, die langsam an mir vorüberzieht, wie das Ticken der Zeit weiter ihre Netze spinnt und feiner Sand durch meine Hände rinnt. Die Welt, ich kann sie nicht fassen und ich zerbreche daran. Am Leben dieser Schwebe, an den Abgründen, an Sein und Nichtsein meines Selbst gleichermaßen, an der Lüge, die in mir lebt, an der Wahrheit, die noch in der Lüge bebt. An der Gefangenschaft in der Illusion meines abgespaltenen Selbst, an der vollständigen Isolation dieses Seins, an der totalen Abwesenheit des Göttlichen in dieser Welt. Ich bin die Hand, die nur mehr nach dem Dunkel greift. Ich bin der Abschaum, der an der Oberfläche dieser Welt angespült wird. Jeden Moment verglühe ich wie Sternenstaub, jeder Augenblick verbrennt in sich selbst. Und nur ein schwacher Abglanz bleibt zurück. Ein Echo, das in mir nachhallt, kündet stumm von Löchern in der Realität und erfrorener Lebendigkeit. Ich habe das Leben nie gewollt. Nicht dieses meine, nicht jenes Fremde. Ich bekenne mich zu allem. Die Schuld trage ich ganz allein. Das ist die Dekonstruktion. Die Aufhebung von Struktur, Sinn und Kontrolle, das Dunkel in mir, nunmehr in die Welt entfesseln, mir ein Geschwür, das in mir lebt, wie ein Netz, das mich verwebt, wie eine fremdartige Masse, die an mir klebt. Ich laufe nicht davon, ich bin starr, fest und undurchdringlich, und ich will daran zerfließen. Dieses Elend, das mich umschließt. Die Schatten, die dort noch mehr lauern, die blinden Gedanken, die aus ihr quellen, das Grauen, das sich durch meine Seele frisst. Eine blinde Wut kocht dort, und niemand daran denkt, und ich versinke in der Glut. Aus den Löchern dieser Welt entstehen abgründige Sphären. Sie sprechen von Wahnsinn. Eines Geistes, der die Einheit aufgab, um sich in der Bigotterie seiner selbstgeschaffenen Höllen zu feiern. Gut, böse, Schatten, Licht, Dasein, Exil. Du, ich, zwischen uns.